Jetzt fangen wir mal an. Mal machen wir. Die Eurokrise bestimmt wieder den Takt der Politik. ARD Hauptstadtstudio, Schneideraum, Berlin-Wilhelmsstraße, Sonntagmittag. Studioleiter Ulrich Deppendorf nimmt einen Fernsehbeitrag für den Bericht aus Berlin ab. Die Bankenkrise wieder einmal. Die Bilder laufen. Korrespondent Tim Herden liest dazu seinen Text. Die Eurokrise. 3 Minuten und 36 Sekunden hat er, um das Problem darzustellen. Die Positionen in Zypern, Brüssel, Moskau und Berlin zu schildern, die Optionen durchzugehen. Herden hat Texttafeln, Grafiken, jede Menge Bilder eingebaut, Straßenszenen, Bankfilialen, Putin, Schäuble, natürlich die Kanzlerin. Hat, um Dringlichkeit zu erzeugen, das Ticken eines Metronoms darunter gelegt. Man müsse, sagt der Finanzminister, die Probleme an der Wurzel packen. Für 18 Sekunden kommt ein Wirtschaftswissenschaftler zu Wort. Danach sprechen im Links-Rechts-Wechsel Oskar Lafontaine und ein FDP-Vertreter. Je dreimal, jeweils 4 bis 10 Sekunden. Wie auch immer, mit Zypern geht die Eurokrise in ihr 4. Jahr. Ein Ende ist nicht abzusehen. Die buchsen wir mal in den Text aus. Jo. Du auch? Text? Deppendorf nickt zufrieden. Nur der Schäuble ist ihm noch zu schwach. Finanzminister Schäuble ist skeptisch. Am Abend wird er diesen Beitrag 30 Sekunden lang anmoderieren, von dramatischen Stunden sprechen, von einem Pokerspiel, von Tricksereien und Erpressungsversuchen, die Brüssel nicht mehr dulden werde. Von Schäuble und Merkel, die Härte demonstrieren, wie es offizielle Sprachregelung ist. Jo, dann haben wir das. Okay. Funkverkehr, wie Politik zur Nachricht wird. Feature von Tom Schimmel. Das ARD-Hauptstadtstudio, ein orange-roter Bau an der Spree, ist eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD. Aus dem Hauptstadtstudio werden der erste Fernsehkanal, die dritten und über 50 Hörfunkwellen von NDR, WDR, MDR, RBB, SWR, vom Saarländischen, Hessischen, Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen versorgt. Eine Bastion des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens, die unabhängig und staatsfern wirken sollen, aktuell und kritisch, die hinter die Kulissen schauen, frei von Einzelinteressen, im Dienste der ganzen Gesellschaft und damit, wie es auf einer gemeinsamen Website von ARD und ZDF heißt, die Grundlage für Meinungsvielfalt und Demokratie bieten. Aktuelle Berichterstattung ist natürlich schon oft so, dass man einfach nur schnell zu den Statements flitzt. Und also wenn es jetzt zum Beispiel um Kabinettsbeschlüsse geht, da trägt man dann wirklich was zusammen und es muss schnell, schnell gehen. Und 2 Stunden nach dem Kabinettsbeschluss muss aber spätestens dann auch der erste Beitrag mittönen über Sender gehen. Kerstin Lohse, RBB-Radiokorrespondentin im Hauptstadtstudio. Davor für den ARD-Hörfunk jahrelang in Shanghai. Zeit für gründliche Recherchen, sagen viele Korrespondenten, sei eher selten. Okay, dann den Tim-Beitrag nochmal. Im Fernsehstudio laufen letzte Vorbereitungen für den Bericht aus Berlin. Deppendorf steht mit seinen Fragekärtchen bereit. Die Aufzeichnung ist im Nu erledigt. Findet der Chefredakteur sich manchmal zu artig? Ich halte ich nicht für. Ja, klar hat man häufiger so mal nach den Interviews. Wer darf ihm Kommandos geben? Das ist eine gute Frage. Kommandos darf mir, sag mal, disziplinarrechtlich die Intendantin des RBW geben, weil wir hier als Hauptstadtstudio, als die sogenannte Gemeinschaftseinrichtung der ARD, verwaltungsmäßig dem RBB zugeordnet sind und inhaltlich, ja, eigentlich keiner. Ich fühle mich frei. Das ARD-Studio liegt nur ein paar Schritte vom Bundestag entfernt. Doch die Politik, beteuert Deppendorf, mische sich nie ein. Okay. Und dann kommt Frau Merkel. Vielleicht weil es gar nicht nötig ist? Ja, da ist eine Nähe. Man muss nur selber für sich entscheiden, wo ist die Grenze bei der Nähe. Da zaudert selbst Routinier Deppendorf. Und ist sicherlich eine Frage, die viele hier auch beschäftigt. Braucht man einander? Gibt es Regeln? Klar, jeder kämpft um den besten Interviewgast. Unser journalistisches Geschäft hier in Berlin ist natürlich nicht einfach. Wir wollen einerseits Informationen haben, die bekommen wir nur von den Damen und Herren. Wir wollen sie in unseren Sendern haben. Andererseits wollen die natürlich auch ganz gerne was von uns haben. Und da muss man, das sage ich auch immer wieder meinen Kollegen, einfach klar machen, wir stehen auf zwei verschiedenen Seiten. So. Fühlt sich Deppendorf nicht manchmal wie der Zeremonienmeister Berlins? Zeremonienmeister, noch haben wir vielleicht noch ein paar andere, die sitzen vielleicht in Teilen auch im Kanzleramt und im Parlament. Aber ja, ab und zu schon mal, ja. Und halt ihn ein bisschen linkslastig. Nee, linkslastig, ja, genauso. Nach 18 Minuten ist alles vorbei, ganz nach Plan. Wie in fast allen Sendungen seit 1963. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Tschüss. Kann Politik in dem Fall der Regierungssprecher Einfluss auf das RBB-Programm nehmen? Nein, das kann weder der Regierungssprecher noch sonst irgendein Sprecher noch irgendeine Lobbyistenvereinigung noch sonst irgendjemand. Was wir hier im Programm machen, das entscheiden immer wir und zwar grundsätzlich. Rundfunk Berlin-Brandenburg, März 2013. Christoph Singelstein, Chefredakteur Hörfunk und Fernsehen, muss sich im laufenden Fernsehprogramm nach seiner Unabhängigkeit fragen lassen. Auf Umwegen ist eine Intervention des Potsdamer Regierungssprechers Thomas Braune beim RBB öffentlich geworden. Dem Regierungssprecher, einst selbst RBB-Redakteur, hatte missfallen, dass sein Chef, Ministerpräsident Matthias Platzeck, SPD, in der Sendung RBB um 6 etwas patzig rüberkam. Flughafen haben wir nun wirklich alles gesagt die letzten 10 Tage. Da sage ich heute nur Sport zu. Reicht. Nach dieser Szene wird viel telefoniert. Regierungssprecher Thomas Braune sieht seinen Chef in schlechtem Licht und ruft unseren Reporter an und den RBB-Chefredakteur Christoph Singelstein. Nach seiner Intervention senden wir um 19.30 Uhr in Brandenburg aktuell folgende Fassung vom Zusammentreffen mit dem Ministerpräsidenten. Plötzlich fehlt Platzecks patzige Reaktion. Die inkriminierten 5 Sekunden herausgeschnitten. Im Kern geht es um die Frage der politischen Einflussnahme auf unsere journalistische Arbeit. Im RBB debattieren hunderte Mitarbeiter auf einer Betriebsversammlung. Sie sehen ihren Ruf beschädigt und zerren ihren Chef immer wieder vor die Kamera. Und im Studio begrüße ich den Chefredakteur des RBB, Christoph Singelstein. Guten Abend. Ich konnte diese Beschwerde damals schon nachvollziehen. Ja, es kann ja noch richtig was passieren jetzt heute Abend. Vielleicht tritt Putin zurück. ZDF-Zentrale Mainz, Lerchenberg. Redaktion Heute-Journal. Mach's gut, ciao. Im Oktober 2012 ruft CSU-Parteisprecher Hans-Michael Strepp in Mainz an. Und verlangt ziemlich unverblümt, das ZDF solle nicht über den Landesparteitag der bayerischen SPD berichten. Die ARD, das habe er schon erkundet, täte dies auch nicht. Das ZDF macht die Intervention öffentlich. Die CSU ist peinlich berührt und versetzt ihren Sprecher auf einen diskreteren Parteiposten. Er sagt mir, dass er keinen Druck ausgeübt hat. Und das ZDF ist nicht dieser Auffassung. Ich kann jetzt nicht die Sache klären. Und deshalb war dieser Schritt notwendig. Achtung! Achtung! Und raus! Ich habe auch schon angerufen, aber nicht im Sinne von so dürft ihr nicht und so geht's nicht, aber dass man mal anruft hinterher und sagt, Mensch Leute, das war doch unfair. Das gehört doch zum Dialog zwischen Politikern und Journalisten. Meng, Regierungssprecher von Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit, SPD. Die rufen an und wir rufen auch mal an. Aber nicht im Sinne von, ich möchte mich mal beschweren. Das ist doch viel zu platt. Krause und Klaus Kleber. Guten Abend, dichter Nebel über dem Ärmelkanal. Es gab eine Zeit, dass der damalige Generalsekretär der CDU, Laurenz Meyer, einen Skandal am Hals hatte, weil er von einer großen nordrhein-westfälischen Firma immer noch Honorare bekam, obwohl er schon längst Abgeordneter war. Darüber wollte das Heute-Journal einen Bericht machen und dann rief der kurz vor der Sendung dort an und mit Verweis auf sein Amt als Fernsehratsmitglied im ZDF, wenn das gesendet wird, dann gäbe es Konsequenzen. Nikolaus Brender, Ex-Chefredakteur des ZDF. Die Politik ruft an, wir rufen zurück. Abgeordnetenbüro der Jung, Ihre Verbindung wird gehalten. Franz Josef Jung, Ex-Verteidigungsminister, Vorsitzender des Medienpolitischen Expertenkreises der CDU, ZDF-Fernsehrat. Was ist der öffentlich-rechtliche Auftrag? Also, ich denke, Information, Politikvermittlung, Kultur und im Wesentlichen auch natürlich Unterhaltung und Sport, aber konzentriert auf die Information unserer Bevölkerung mit den wichtigsten gesellschaftlichen Themen des alltäglichen Lebens. Ihre Verbindung wird gehalten. Und was die Rolle der Politik? Ich denke, darauf zu achten, dass gerade auch der öffentlich-rechtliche Auftrag ordnungsgemäß erfüllt wird und hier mit Verantwortung zu übernehmen, denn letztlich entscheidet ja die Politik auch dann über das Thema der Gebühren, über die Zahlungspflicht der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb haben sie auch den Auftrag zu kontrollieren, dass diese Gebühren im Interesse der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden. Die Politik entscheidet über die Gebühreneinnahmen der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Sie wacht auch über das Programm, beim Radio wie beim Fernsehen. Wählt die Chefposten aus, die dann den Rest des journalistischen Personals auswählen. Und manchmal borgt sich die Politik hier ein Gesicht. Auch der Bundeskanzlerin liegen genau wie dem Finanzminister und der Eurogruppe als Ganzes noch keine Einzelheiten. Haus der Bundespressekonferenz Schiffbauerdamm. Der Regierungssprecher spricht. Einfach noch einmal wiederholt, was seit Tagen und verändert die Haltung der Bundesregierung ist. Der Chefverlautbarer der Kanzlerin. Vor der blauen Wand, die jeder kennt. Und unter den gleichen rechtlichen Bestimmungen. Viel Licht strömt durch die gläsernen Seitenfronten des Saales. Ein Terrarium mit Spreeblick. Also, die Kanzlerin hat darauf hingewiesen, und das heißt ja hier auch schon. Der Beamte des Staatssekretärs Steffen Seibert, Jahrgang 1960, sitzt in der Mitte, hält mit blassem Bubenlächeln die Regierungspressekonferenz ab. Seibert-Salon. Links und rechts von ihm aufgereiht wie auf einer Hühnerstange die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien. Nein, da bauen Sie mir jetzt eine hübsche Falle auf, in die ich nicht gehen werde. Die Vorträge der Bundeskanzlerin vor den Fraktionen sind vertraulich. Jedes hier gesprochene Wort wird mitgeschrieben, mitgeschnitten und in die umliegenden Studios übertragen. Das ist doch, glaube ich, sehr klar. Ich habe auch dazu etwas gesagt, aber ich werde keine Äußerungen der Bundeskanzlerin kommentieren. Die Halbsätze aus der Exekutive liefern die Nachrichtendiät für den Tag. Also eher als Grundsatz. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag. Regierungssprecher sind meist Journalisten, manchmal von Bild. Besonders rege aber ist der kleine Grenzverkehr zwischen Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Ulrich Wilhelm, Seiberts Vorgänger bei Merkel, kam vom Bayerischen Rundfunk, diente zunächst dem bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber als Stimme. Seit Februar 2011 ist Wilhelm Intendant des Bayerischen Rundfunks. Eine Drehtür. Karl Günther von Haase, Regierungssprecher von 1962 bis 1967, wurde Intendant des ZDF. ZDF-Journalist Friedhelm Ost arbeitete von 1985 bis 1989 als Regierungssprecher unter Helmut Kohl. Klaus Bölling, Journalist beim Sender RIAS und dem WDR, diente unter Helmut Schmidt. Markus Schächter, 2002 im fünften Anlauf zum ZDF-Intendanten gewählt, war einst Pressesprecher im CDU-geführten Mainzer Kultusministerium. Ich halte es für unanständig, dass ein Regierungssprecher, Staatssekretär, dann plötzlich Intendant eines solchen Hauses geht. Wer glaubt ihm denn, dass er von Frau Merkel sich abgesetzt hat, unabhängig ist, nachdem er vorher für sie gesprochen hat? Weder Wilhelm noch Seibert mögen über ihren Rollenwechsel öffentlich nachdenken. Das Büro des Regierungssprechers teilt auf Anfrage mit: Herr Seibert erläutert, erklärt und vertritt die Bundesregierung. Er will sich nicht selbst in den Vordergrund stellen. Auch das Büro des BR-Intendanten Wilhelm lehnt ein Interview dankend ab. Und dann gibt es Karriereerwägung. Das darf man auch nicht vergessen. Also, du weißt ja, wer dort die Strippen zieht. Und wenn du jetzt in dem Kontext noch was werden willst, naja, dann wirst du doch dem, der die Strippen zieht, nicht wehtun. Karl-Heinz Klär, SPD, Ex-Staatssekretär des Landes Rheinland-Pfalz, 10 Jahre Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Intendant, Funkhausdirektor, Programmdirektor, Chefredakteur, Studioleiter. An der Spitze der Anstaltshierarchien finden sich viele Posten, die politisch besetzt werden. Über die Räte, die sogenannten Aufsichtsgremien, direkt abstimmen. Oder auf deren Besetzung sie zumindest Einfluss haben. In den 9 ARD-Anstalten gibt es 389 Rundfunkräte und 82 Verwaltungsräte. Beim ZDF 77 Fernsehräte und 14 Verwaltungsräte. Die Zusammensetzung der Räte, so die Theorie, soll die Gesellschaft spiegeln. Religionsgemeinschaften, Industrie, Handwerk und Gewerkschaften sind hier präsent. Oft auch Sport, Jugend, Wohlfahrtspflege, Tourismus, Naturschutz und Musik. Verbände der Beamten, Verbraucher, Bauern, Behinderten. Senioren schicken oft Vertreter, auch Vertriebenenorganisationen sind zuweilen gefragt oder, wie beim MDR, der Heimatschutz. Manchmal darf sogar ein Migrant teilnehmen. Die Praxis, das Gros der Räte kommt aus der Politik, aus Parteizentralen, Fraktionen, Ministerbüros und Staatskanzleien. Die Parteienvertreter bilden sogenannte Freundeskreise, in denen auch die Funktionäre der anderen Organisationen eingebunden werden. Und wachen so darüber, wer den Rundfunk lenkt. Eher parteienkritische Organisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch, Greenpeace oder ATTAC finden kein Gehör. Auch eine Mitsprache der Mitarbeiter in den Gremien ist selten erwünscht. Anstaltsspitzen und ihre Aufseher bleiben unter sich. Und die Finanzen? Geheimsache. Warum eigentlich öffentlich-rechtlich? Eine Rundfunkgeschichte im Schnelldurchlauf. Ich bin kein Raufbold. Auch politisch habe ich am liebsten meine Ruhe. Die Leute sind so scheußlich kritisch und nörgeln alle immer zu. In der Weimarer Zeit war der neue Rundfunk eine Art Joint Venture von Post- und Privateigentümern. Über einen politischen Überwachungsausschuss kontrollierte der Staat das Programm. Die Nachrichten kamen von der Drahtloser Dienst AG, 51% in Reichsbesitz. Die Nazis entdeckten im Rundfunk sofort ein wichtiges Instrument der Massenpropaganda, schalteten ihn gleich, fluteten das Reich mit Volksempfängern. Heute, am 12. August, kann ich unserem Parteigenossen Dr. Goebbels melden, nun ist im Rundfunk der größte Dreck ausgeräumt. Die Rezeptur, Gebrüll und Zerstreuung. Bereits 1935 begann man in Berlin Versuche mit dem allerneuesten Medium, dem Fernsehen. Es wird uns eine unerhörte Vertiefung des politischen Gemeinschaftserlebnisses bringen, durch das Mitwirken des Auges. Lecker, lecker, lecker, lecker. 3 Abende pro Woche. Zunächst für 2,5 Stunden. Mit Wochenschau, Fernsehspiel, Sport, Tier, Ratgeber und Kochsendungen. Aha. Das ist lecker. Aha. Und das ist ein Weißkohlgemüse. Mit Tomaten. Ja. This is the military government in Germany calling. Nun, ich wollte ein Rundfunksystem in Deutschland bauen, der völlig unabhängig vom Staat und parteipolitischen Einflüssen sein würde. Sir Hugh Carton Green. Ein Journalist, der 1946 im Auftrag der britischen Besatzungsmacht den nordwestdeutschen Rundfunk aufbaute. Der Rundfunk sollte fortan der Demokratie dienen und allen gehören. Ich habe ein kleines Radio, der bringt die ganze Welt. 1954 hatte die ARD ihr Fernsehprogramm gestartet. CDU-Kanzler Konrad Adenauer war bald unzufrieden mit dem einzigen bundesrepublikanischen TV-Programm. Sein furchtbarer Verdacht, da sind viel zu viele Sozis am Werk. Der Kanzler plante einen Fernsehcoup. Seine Hoffnung, im Zweiten besser auszusehen. Ende 1958 gründete ein privates Konsortium die Freies Fernsehen GmbH. Ende 1959 bot Adenauers Sprecher, Staatssekretär Felix von Eckardt, den Herren eine Staatsbürgschaft an. 124 Millionen Mark, die in keinem Haushaltsposten auftauchten. 15 Geldinstitute, geführt von der Deutschen Bank, sollten das Kapital beschaffen. Ein Referent aus dem Bundespresseamt wurde für das Kaufmännische abgestellt, ein Staatssekretär des Postministeriums für die Geschäftsführung des freien Fernsehens, zusammen mit dem Pressesprecher des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Ich möchte allen Zuhörern erklären, dass die Vorbereitungen so weit getroffen sind, dass vom 1. Januar des Jahres 1961 an die Ausstrahlungen erfolgen. Unterhaltsam, wirtschaftsfreundlich und regierungstreu sollte der Sendestoff der Deutschland Fernsehen GmbH sein. Doch dann... Es erfolgt die Urteilsverkündung in dem Rechtsstreit über das zweite Fernsehen. Die Anträge sind zulässig, erklärte das Bundesverfassungsgericht, der Bund habe nicht die Befugnis, die Organisation der Veranstaltung und die der Veranstalter von Rundfunksendungen zu regeln. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse staatsfern sein und weiterhin unter Hoheit der Bundesländer organisiert werden. Guten Abend! Stattdessen entstand in Mainz das ZDF. Das lange Jahre als CDU-nah galt. Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen. Auch die ARD spürte immer wieder den politischen Druck. Früher klinkte sich der Bayerische Rundfunk gerne mal aus dem gemeinsamen Programm aus. Bei einem homosexuellen Film von Rosa von Braunheim etwa. Auch bei einem Scheibenwischer von Dieter Hildebrandt zu Tschernobyl. Ich und andere Politiker. Wir sind nicht freiwillig dieser Fälscherwerkstatt. Zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese Ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung tendenziös ist. Hören Sie mir mal zu, Sie doch wohl nicht zu retten. Sie glauben doch nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Ich habe überhaupt nicht die Absicht, mit Ihnen ein Interview zu machen. Warum nicht? Von Panorama. Regelmäßig gab es Krach um kritische, sprich linksverdächtige Politmagazine wie Monitor und Panorama. 1974 strich die ARD-Intendantenmehrheit einen Panoramafilm zum Thema Abtreibung aus dem Programm. Das Thema Atomkraft entwickelte sich zum Dauerbrenner empörter Politiker. 1977 knüpften sich die CDU-Rundfunkräte des NDR die gesamte Berichterstattung zu den Demonstrationen gegen das Atomkraftwerk Proctor vor und sahen rot. Zu viele Demonstranten, zu wenige Regierungsvertreter waren im Bild. Grobe Verletzung der staatsvertraglich vorgeschriebenen Pflicht des Norddeutschen Rundfunks, ausgewogenen und fairen Berichterstattung. Die CDU-Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen kündigten schließlich den Staatsvertrag über den gemeinsam mit Hamburg betriebenen NDR. Sie wollten den Rotfunk zerschlagen, in Kiel und Hannover eigene, leichter zu kontrollierende Landessender installieren. Das Bundesverwaltungsgericht machte diesen Plan zunichte. Die Parteien werden es immer versuchen. Das kann man denen auch gar nicht übel nehmen. Parteien sind gefräßige Krokodile. Dort, wo sie Macht riechen, werden sie zuschnappen. Das ZDF, als Regierungssender ja geplant zu Adenauers Zeiten, hat das sehr inhaliert. Und ich glaube, es gehörte auch zur Genstruktur des ZDF, sich von der Politik abhängig zu machen. Nikolaus Brender hatte nach Jahren in Südamerika beim WDR Karriere gemacht. Auslandschef, Politikchef, Redakteur, Programmchef. Dann wurde der Chefredakteursposten beim ZDF frei. Nach Sitte des Hauses eine Domäne der SPD. So geht die Logik bei vielen Sendern. Wenn der Intendant ein Schwarzer ist, muss der Programmdirektor ein Roter sein, der Chefredakteur ein Schwarzer, der Verwaltungsdirektor vielleicht mal ein Liberaler und so weiter. Die Freundeskreise sorgen für Ausgewogenheit. Die Roten wollten Brender, einst Mitglied einer katholischen Studentenverbindung und der Jungen Union. Es war eine ziemliche Überzeugungsarbeit nötig, Brender als Kandidaten des linken Spektrums im Fernsehrat akzeptabel zu machen. Der war kein erklärter Linker. So, und das Argument, das ich damals hatte, war, pass auf, wenn er gut ist, ist er gut für uns. Karl-Heinz Klär. Damals Königsmacher im sozialdemokratischen Freundeskreis. So, und dann war Brender gut. Und dann wollen ihn die Schwarzen loswerden. Wenn auf dem Mainzer Lerchenberg die Gremien tagen, stauen sich in der Auffahrt die Staatskarossen. Der ZDF-Verwaltungsrat ist die Domäne der Landesfürsten. Das war die kleine Ministerpräsidentenkonferenz. Das war der Bundesrat. In ein bisschen kleiner, nicht sehr viel kleiner, war der Bundesrat. Da war ich schon beeindruckt. Im 77-köpfigen ZDF-Fernsehrat sitzen als Vertreter der Länder parlamentarische Geschäftsführer, Staatsminister, Staatssekretäre, Staatsräte. Der Bund wird von Eva Christiansen, Staatsleiterin im Bundeskanzleramt, vertreten. Angela Merkels rechte Hand. Außerdem von Dr. Philipp Rösler, Bundeswirtschaftsminister und FDP-Chef, sowie CDU-Staatsministerin Professor Dr. Maria Böhmer. Als Parteienvertreter sind Generalsekretäre von CDU, CSU und FDP präsent. Dazu wichtige Abgeordnete. Ex-Linken-Chefin Gesine Lötsch, FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle. 16 weitere Mitglieder, die für gesellschaftliche Gruppen sprechen sollen, werden von den Ministerpräsidenten benannt. Auch hier ist der Berufspolitiker keine Seltenheit. Zwei Europaparlamentarierinnen der Union zählen derzeit dazu, drei Fraktionschefs von Landtagsfraktionen der SPD und FDP. Es begann damit, dass der damalige Intendant, der mich gerufen hat, zum ZDF gerufen hat, dass der mir gesagt habe, sie müssen in einen Freundeskreis. Und da ich zu den Linken gezählt wurde, weil meine Berichterstattung aus Lateinamerika naturbedingt nicht gerade eine Kampagne für die Diktatoren war, war ja klar, war ich links. Und ich sollte in einen Freundeskreis, nämlich in einen roten Freundeskreis gehen. Und ich habe ihm gesagt, das mache ich nicht. Da sagte er, das müssen Sie tun. Und wenn Sie da sind, werden Sie es ohnehin tun. Und da war mir zum ersten Mal klar, dass es ein abgestecktes parteipolitisches Feld gab. Rot, Schwarz, die haben ihre Macht verteilt und sozusagen auch die Leute darauf gesetzt. Ich habe das nicht gemacht. Brender spricht heute offen über seine ZDF-Jahre. Ein seltenes Phänomen. Anstaltsobere neigen meist zur Verschwiegenheit, wenn nicht gar zur Verleugnung. Und ich wurde dann vom linken Freundeskreis des Verwaltungsrates eingeladen und bin dann auch hingegangen. Und dann gab es dort einen heute verstorbenen ehemaligen Minister aus Nordrhein-Westfalen, Heinemann, der sagte mir, Herr Brender, wir haben Sie gewählt und wir erwarten von Ihnen, dass Sie etwas für unsere Leute tun. Und da wurde mir schlagend bewusst, dass dies, wenn ich jetzt nachgebe, das Ende meiner Tätigkeit hätte sein müssen. Brender ist ein bisschen stolz auf diesen ersten und letzten Auftritt im Freundeskreis. Dann habe ich gesagt, gut, herzlichen Dank für Ihre Glückwünsche. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich nicht nur von Ihnen gewählt worden bin, sondern, und ich hörte mich selbst reden, habe dann gesagt, für Ihre Leute werde ich nichts tun. Und es war absolute Stille. Habe dann dazugefügt, Sie können aber sehr beruhigt sein, ich werde für die anderen auch nichts tun. Besonders sauer stößt Brender auf, dass die politische Exekutive im Fernsehrat residiert. Ebenso, wie es im Grunde nicht geht, dass Regierungssprecher und Staatssekretäre in den Aufsichtsgremien des ZDF sitzen. Zum Beispiel im Vorwahlkampf wird gefragt, Welche Programme hat das ZDF für die nächsten Bundestagswahlen oder Landtagswahlen vorgesehen? Ja, ich meine, da kann man es ja gleich in die Parteizentralen schicken. Es gab viel Streit, im Großen wie im Detail. Sogar über den Weihnachtsbaum vor dem Reichstag, den, erzählt Brender, das ZDF abmontieren sollte, damit er das Panorama der Neujahrsansprache von Frau Merkel nicht stört. Deswegen hieß es immer, ich sei unberechenbar. Also das fand ich eher noch als Kompliment, ja. Unberechenbar? 2009 kommt die Quittung. Roland Koch, Hessens Ministerpräsident und Vizechef des ZDF-Verwaltungsrates, betreibt die Ablösung des ZDF-Chefredakteurs. Angeblicher Grund: sinkende Quoten bei den Nachrichtensendungen. Ja, es gab Diskussionen über die Kreativitätspotenziale im Sender durch das Management der Chefredaktion. Er weiß, der Vertrag läuft aus, er muss vom Verwaltungsrat verlängert werden, den seine Union kontrolliert. Ich habe das durch Zufall erfahren und habe dann, ein paar Wochen später, ein Interview des damaligen Ministerpräsidenten Koch in der FAZ gelesen und dachte mich, lauster Affe. Nichts von all dem, was er in der FAZ da sagte, hat er jemals im Verwaltungsrat mir gegenüber oder in der Öffentlichkeit dort gesagt. Niemals. Die Proteste sind ungewöhnlich laut. Zehntausende Unterschriften werden gesammelt, der Bundestag debattiert, 35 Staatsrechtler schreiben einen offenen Brief. Peter Voss, Ex-Intendant des Südwestrundfunks, tritt erzürnt aus der CDU aus. Die Abstimmung endet mit 7-7 Stimmen. Ein Patt, das nicht ausreicht für Brenders Vertragsverlängerung. Das passiert. Das kann ja auch sozialdemokratisch passieren. Anrufe, Absetzungen, solch handfeste Politinterventionen sorgen stets für Erregung, wenn sie öffentlich ruchbar werden. Wie aber lässt sich eine gesellschaftliche Kontrolle von Rundfunkanstalten organisieren, die nicht von Politfunktionären und ihren Freundeskreisen dominiert sind? Mein Eindruck ist, dass das ist so ein bisschen Kafkas Schloss. Richard Meng, Sprecher der Berliner Landesregierung. Der Sitz im ZDF-Fernsehrat, so ist es Sitte, kommt mit seinem Job. Ich hatte oft den Eindruck, Mensch, was dockst du hier? Die Intendanten können ja doch machen, was sie wollen, weil am Ende kommen sie mit allem durch, weil sich immer irgendwo eine Mehrheit findet, die dort mitträgt, solange es auf dem mainstreamigen Linie bleibt. Ein Blick ins Programm zeigt, bedrohlicher als die plumpe politische Einmischung ist die fröhliche Belanglosigkeit. Das Kürzel ARD, spotten Mitarbeiter, stehe für alle Reden durcheinander, wahlweise auch für Angst regiert dich. Kritik gilt als wenig karrierefördernd. Streng hierarchische Intendantenverfassungen garantieren den Anstaltsoberen das letzte Wort. Journalistinnen und Journalisten, die ihren Berufssinn darin sehen, niemanden zu nahe zu treten, niemanden mal auf den Schlips zu treten, die machen was falsch. Menschen, die nur meinen, ihr Job sei es, middle of the road zu sein, sind bei uns fehl am Platz. Wenn wir nicht mehr anecken würden, würden wir uns überflüssig machen. Nicht anecken? Genau hier macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk rasante Fortschritte. Im Radio gilt, je knapper, je lieber. Die Politikmagazine im ersten Fernsehprogramm wurden schon 2006 um ein Drittel gekürzt, von 45 auf 30 Minuten. Oft, sagen Fernsehautoren, müssten nun 6 Minuten reichen, komplexe Zusammenhänge zu erklären. Auslandskorrespondenten klagen über Fließbandeinsätze und reduzierte Reisemöglichkeiten. Da wird die Axt an jenen Ast angelegt, auf dem die Öffentlich-Rechtlichen sitzen. Verlangen sie doch Gebühren für einen Programmauftrag, der sich an Qualität und nicht an Quote messen lassen muss. Die dritten Fernsehprogramme setzen auf Kochen, Tiere, Brauchtum und den Zauber der Heimat. Viele Radiowellen sind durchformatiert, auf locker gepflügt, mit mehr Jux, mehr Hits, mehr Menschelndem plus Wetter und Werbung. Oft kaum unterscheidbar von der Privatkonkurrenz. Information und Analyse, die Ecken und Kanten, wurden in Info- und Kulturkanäle verschoben. Als sei Denken eine Zumutung für die Masse. Meine Damen und Herren, Damen und Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz. Der Bundesregierung natürlich absolut. Auch der Lärmpegel ist enorm gestiegen. Unablässig kommen am Spreebogen Worte und Bilder in Umlauf. Manchmal versteht selbst der politische Korrespondent kaum noch ein Wort. Schon bei Tagesanbruch drängen Politdarsteller ins Frühstücksfernsehen und die Radiomorgenmagazine, setzen ihre Wortduftmarken, speisen jene Schlüsselsätze ein, die den Tag beherrschen sollen. Jetzt sind ja doch ein paar gekommen. Dann die Collage Marionette. Tagsüber folgen Pressekonferenzen, Parlamentsdebatten, Podien aller Art. Dann die Militärparade. Abends trifft die Politik sich auf der Fernsehbühne zum Talk. Bei Jauch oder Illner, Lanz oder Will, Maischberger oder Plassberg. Dann würde ich sagen, ZDF Hauptstadtstudio unter den Linden. Donnerstagabend. Wir würden mit einer Probe beginnen. Die Maybrit Illner Show. Der Polit-Talk im ZDF. Hallo, ihr Hübschen. Hallo. Soll ich lieber die oder lieber dieses Mikro nehmen? Maybrit Illner ist die dienstälteste Salondame der Hauptstadt seit 1999. Ihre Themen. Ausgepowert, ausgelagert, ausgebeutet. Albtraum Energiewende. Das Jahr der Skandale. Hass auf den Westen. Machtkampf um die Frauenquote. Verteilungskampf am Krankenbett. Wenig Lohn, wenig Rente. Arm im Alter. Knietief im Dispo. Ich schlag dich tot. Die Inszenierung ist massiv eskaliert. Markus Jost, Inhaber der Sozietät für strategische Medienberatung. Haus der Bundespressekonferenz, 6. Stock. Zwischen lauter Journalisten. Die sind alle nicht dumm. Ich bitte das bloß nicht zu glauben. Die wissen, was gespielt wird. Und die begeben sich sozusagen in das Schauspiel als Akteure im vollen Bewusstsein eine Rolle zu erfüllen. Jost war ja selbst Journalist. Nun steht er, wie so viele Pressesprecher, Imagemacher, Kommunikationsstrategen, Medienberater, als Lotse am Nachrichtenstrom, um dessen Richtung zu lenken. Ein Medienberater sucht und findet, wenn er Glück hat, Kunden, die ihn dafür bezahlen, dass er ihnen hilft, ihre Botschaften möglichst optimal zu platzieren am großen Massenmarkt der Medien. Sein Credo, alles ist steuerbar. Sein Blick schweift über den lasierten Beton des Kanzleramts. Die Kunden, sagt er, kämen gern hierher. Sie lernen von Jost, so überzeugt aufzutreten wie er. Wenn man diese Überzeugungen als Absender nicht hat, muss man sie herstellen. Dabei kann geholfen werden. 75% eines Kommunikationserfolges macht der Brustton der Überzeugung aus. Das spüren auch die Empfänger, das spüren auch die Journalisten, sind begeistert über Authentizität. Und diese Überzeugung ist eigentlich das Vehikel, um dann Details wie Fakten zu transportieren. Fakten? Fakten sind eigentlich relativ unwichtig. Erstmal muss ich schauen, dass ich eine Gefühlslage herstelle. Das kann Begeisterung, das kann Empörung, weiß Gott was sein, alles, was Schlagzeilen treibt. Fraktionsebene. Der Rundfunk, herzlich eingeladen mitzuspielen. Also das muss man sich täglich fragen, muss auch sagen, komm, instrumentalisier mich nicht. Jochen Zierhut, WDR-Radiokorrespondent im Hauptstadtstudio. Also wenn irgendein Politiker sagt, pass mal auf, da könnten wir doch jetzt die und die Meldung mal abschießen. Sie sind gerade mit mir unterwegs, Minister, und der möchte ja ein bisschen was lancieren, seine eigene Führung unter Druck setzen oder sowas und sagt dann, ich gebe jetzt Ihnen mal eine Stellungnahme dazu. Sie kriegen das exklusiv. Also ich würde sagen, die Schere findet eigentlich im eigenen Kopf statt und hat nicht so sehr was mit dem Deal zu tun, also dem Tauschgeschäft Exklusivinformationen gegen vielleicht Schweigen in einer anderen Frage. Es ist ja so, dass wir Politiker zum Teil auch auf Reisen begleiten und auch da wollen wir mitgenommen werden. Das heißt, man weiß natürlich schon, wenn man bei einem Interview total jemanden vergrätzt, kann es auch sein, dass man beim nächsten Mal dann von der Liste runtergestrichen wird. Ministerien, Fraktionen und Parteien, Verbände, Lobbygruppen, Stiftungen und Thinktanks beschäftigen Sprecher, Issue-Manager, Dialoggestalter. Geschulte Maskenbildner der Macht, spezialisiert darauf, jede gewünschte Botschaft attraktiv zu verkaufen. Public Affairs ist eine Vermittlungsdienstleistung, eine Beratungsleistung, die im Wesentlichen darauf abzielt, zwischen Akteuren der Wirtschaft, also Unternehmen oder mitunter auch Unternehmensverbänden auf der einen Seite und Vertretern des politischen Raumes, Abgeordnete, aber auch Ministerien, also Verwaltungen, einen Dialog herzustellen, einen Dialog zu organisieren über Themen, die für die Wirtschaft wichtig sind. Hans Bellstedt, Jahrgang 1963, Chef der Hans Bellstedt Public Affairs GmbH, Französische Straße, Berlin-Mitte. Ein Lobbyist. Natürlich wünscht sich die Wirtschaft, dass Gesetzgebung idealerweise zu ihrem Vorteil ausgeht. Unser Hauptfokus liegt darauf, dass wir dazu beitragen wollen, dass Unternehmen und Politik zu einer gemeinsamen Sprache finden. Die sonst möglichst niemand versteht? Diese Branche wirkt auf die Öffentlichkeit, reflektiert aber ungern über ihr Wirken. Ich äußere mich prinzipiell nicht mehr zu diesen Themen. Antwortet etwa Hans-Erich Bilges, Geschäftsführer der Consultum Communications GmbH. Ein verlässlicher Partner für alle Problemstellungen seiner Mandanten. Bilges, einst Chefredakteur von Bild, organisiert heute den Dialog mit Entscheidungsträgern aus Politik und Medien. Bei Consultum finden Ex-Journalisten und Politiker neue Verwendung. Auch vom Rundfunk. Den Vorsitz des Beirates führt der ehemalige ZDF-Intendant Dieter Stolte. Er trifft dort auf Ernst Ehlitz, Ex-Intendant des Deutschlandradios. Und mit so einem unglaublichen Applaus können Sie es jetzt mal probieren, wenn Sie Ihre Gastgeberin heute Abend... Gleich beginnt die Maybrit Illner Show. Maybrit Illner! Das Thema heute, Nordkorea. Im Studio warten schon an die 100 Zuschauer. Auf dem großen Monitor weht die Flagge Nordkoreas. 3, 2, 1, oder? Die Sprechmaschinen, die wir ja zum Teil auch haben und die ja künstlich inszeniert darauf geregt halten in Talkshows, das, glaube ich, haben die Leute zum Teil auch schon durchschaut. Und zum Teil sind es ja immer wieder die gleichen Gesichter, die da auftauchen. Genau, den Kleber, gut, Jens. Ach, die drei. Und die drei. Das sind auch ökonomische Gründe dahin, das kann ich alles sehen. Aber dass jede Talkshow beinahe das ähnliche Thema zertritt und zerquatscht, kann einer guten Information nicht von Vorteil sein. Also mir bringen die Talkshows nichts. Wollen wir den Typen ab dem Kim Jong-un mal zeigen? Oder? Ja, hör mal, gutes Programm ist harte Arbeit. Ja. Und diese Talkshows, also das ist ja das Allerletzte. Ich meine, mein lieber Freund. Und ab. Ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken und hoffe, dass wir heiter bleiben, irgendwie. Und die 5, Abspann ab. Funkverkehr. Wie Politik zur Nachricht wird. Ein Feature von Tom Schimmel. Also wir müssen noch ein bisschen Danke an alle. Der Rest ist auch. Eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013. Es sprachen Jens Harzer und Susanne Petzold. Okay, alles klar. Schönen Dank. Danke. Ton und Technik. Daniel Dietmann und Anna Dein. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Karin Beindorf. Das ist nett geworden und beantwortet viele Fragen. Ja, es ist jetzt der Zeitpunkt, Ehrlichkeit zu zeigen.